Am 17. August führte der Vorsitzende des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVRK, Kim Yong-nam, mit den ausländischen Persönlichkeiten, die am 5. Internationalen Festival zur Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan teilnehmen, in der Kongresshalle Mansudae in Pyongyang ein Gespräch. Zugegen waren dabei der Ehrenvorsitzende des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan 2017, Madhabu Kumar Nepal, Parlamentarier Nepals und ehemaliger Ministerpräsident der Regierung Nepals, die gemeinsamen Vorsitzenden des Internationalen Vorbereitungskomitees sowie die Persönlichkeiten aus mehreren Ländern, Regionen und internationalen demokratischen Organisationen.